Die Zeitung-Rodong-Shimun brachte am 15. August zum 72. Jahrestag der Befreiung Koreas einen Leitartikel mit dem Titel »Machen wir die Geschichte des Sieges und Gedeihens vom großen Kim Il-sung und Kim Jong-il Korea ewig glänzend«.